Ohne eine Ahnung von Art und Weise einer modernen Industriegesellschaft zu haben, die damals allerdings erst in ihren Anfängen war, wollte Proudhon im Grunde zurück statt voraus. Seiner Schwärmerei fehlte gänzlich jene Weitsicht, die Karl Marx in hohem Maße besaß. Mit ihm geriet Proudhon auch alsbald in Streit. Als Marx, damals ein unbekannter Journalist, 1844-45 nach Paris kam, arbeitete er zusammen mit Proudhon an den Vorbereitungen zur Gründung der Ersten Internationale. Doch Proudhon war ein Gegner des Kommunismus und der Sozialdemokratie. Als Marx aus Frankreich ausgewiesen wurde und Proudhon von Brüssel aus bat, an einer neuen Zeitschrift mitzuarbeiten, antwortete dieser: Geben wir der Welt das Beispiel weiser und vorsehender Toleranz. Und weil wir an der Spitze der Bewegung stehen, machen wir uns nicht zu Führern neuer Intoleranz. Posieren wir nicht als Apostel einer neuen Religion, sei es die Religion der Logik, der Vernunft. Empfangen und ermutigen wir alle Proteste. Brandmarken wir alle Exklusivität, allen Mystizismus. Sehen wir nie eine Frage als erschöpft an. Und wenn wir unser letztes Argument gebraucht haben, fangen wir, wenn es nötig ist, wieder an. Mit Beredsamkeit und Ironie. Unter diesen Bedingungen trete ich mit Vergnügen in Ihre Assoziation ein. Wenn nicht, nicht. Damit schloss sich Proudhon selbst von jeder aktiven Politik aus, wie Marx sofort erkannte. Proudhon veröffentlichte noch zahlreiche Schriften. Die wichtigste unter ihnen ist das 1846 erschienene Buch »System der ökonomischen Widersprüche« oder »Die Philosophie des Elends«. Eine bizarre Kritik rechtsphilosophischer und nationalökonomischer Grundbegriffe, worauf Karl Marx ein Jahr später mit einer Kritik unter dem Titel »Das Elend der Philosophie« antwortete. Proudhon bekämpfte die Sozialdemokratie und besonders den Kommunismus, ohne jedoch selbst eine Lösung der herrschenden Widersprüche zu bieten. Die Gesellschaft sollte auf einem System der Gerechtigkeit und der Gegenseitigkeit beruhen. An die Stelle der Zwangsgewalt des Staates sollte eine einfache, staatenlose Regierung der Vernunft treten, eben die Anarchie. Während der 1848er Revolution beteiligte sich Proudhon in Paris am Barrikadenbau und schrieb Pamphlete gegen König Louis-Philippe. Nach der Niederschlagung dieser Revolte war Proudhon kurze Zeit Parlamentarier, obwohl dies seinen Grundsätzen widersprach. Man muss an die heutigen Grünen im Bundestag denken, wenn Proudhon damals sagte: Ich stimme gegen die Verfassung, nicht weil sie Dinge enthält, die ich ablehne, oder Dinge nicht enthält, die ich billige. Ich stimme gegen die Verfassung, weil sie eine Verfassung ist. 1849 gründete Proudhon als Modell einer genossenschaftlichen Gesellschaft eine Volksbank ohne Eigenkapital, die zinslose Kredite auf Gegenseitigkeit ausgab. Sie hatte bald 20.000 Mitglieder, hauptsächlich aus der Arbeiterschaft. Das Geschäft scheiterte aber nicht an seiner Absurdität, sondern daran, dass Proudhon wegen Angriffen gegen Louis Bonaparte zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Er starb 1865 in Paris.